Nicht dir obliegt ihre Rechtleitung, sondern Allah leitet Recht, wen er will. Was immer ihr an Gutem ausgebt, das ist für euch selbst. Und ihr gebt nur im Trachten nach Allahs Angesicht aus. Und was immer ihr an Gutem ausgebt, wird euch in vollem Maß zukommen, und es wird euch kein Unrecht zugefügt.